trotzdem bin ich in Bewegung. Ich weiß weder wohin, noch wo die Reise losging. Ich weiß nur, dass ich ziemlich ziellos bin. Zu allem Übel zieht's mich immer wieder hin. Ich bin weder Fahrer, noch bin ich Fahrgast. Werde seltener geliebt und immer öfter gehasst. Und ich lehne mich zurück, zurück, zurück. Genieß den Augenblick, Augenblick. Und ich lehne mich zurück, zurück, zurück. Genieß den Höllentrip, Trip. Und ich lehne mich zurück, zurück, zurück. Genieß den Augenblick, Augenblick. Und ich lehne mich zurück, zurück, zurück. Genieß den Höllentrip, ins Glück. Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück. Die einen nennen's Leben, die anderen nennen's Qual. Jeder redet nur vom Geben, ich geb das letzte Mal. Ich spüre keine Trauer, nur purste Zufriedenheit. Bitte fangt nicht an zu heucheln, ihr hattet eure Zeit. Und ich lehne mich zurück, zurück. Genießt den Augenblick, Augenblick. Und ich lehne mich zurück, zurück, zurück. Genießt den Höllentrip, Trip. Und ich lehne mich zurück, zurück. Genieß den Augenblick, Augenblick, Augenblick. Und ich lehne mich zurück.